gedacht, hast du schon mal drüber nachgedacht, was dein Leben so macht? Geh voran, schau dich an, geht's dir wirklich so gut? Macht es Sinn, wo kommst du her, wo gehst du hin? Es ist nicht zu schwer, schau hinein, fasse Mut und lass dich ein, auf den der es weiß, das ist kein Scheiß, denn er ist gut. Whatever you say, it never goes away. Whatever you do, Jesus loves you. Whatever. Ich höre diesen Mist. Du meckerst über ihn und weißt nicht mal, wer er ist. Deine große Klappe kriegst du nicht so schnell zu. Du sagst, Gott ist nur Attrappe, doch die Attrappe bist du. Wann wirst du es kapieren? Was muss denn noch passieren? Leg die Mut ab, sie bringen dich ins Grab. Glaub mir, du liegst im Dreck, ich hoffe, du wirst verstehen. Es gibt nur einen Weg, doch die im Dunkeln leben werden sein nicht sehen, denn Gott hat ihn vergeben. nochmal kurz gesagt, ich weiß, dass Gott dich mag.